und gebrochene Knochen auf der Straße waschst du deine Wut kochen. Keine Kompromisse mit Wollen und mit Richtern, denn vor ihnen, da warst du nie was nüchtern. Schon jung fühlst du dich für die Straße reif, denn dein Motto war My Way of Life. Unser Schicksal gemeistert von unserer Geschichte, unsere Art und Weise war unsere schwarze Liste. Yeah!